Hallihallo, liebe Zuhörer zum Uncast Nummer 43, ja, Wahnsinn. Und ein, 43. Ja, und hier am Muttertag, ja, so glaube ich, hören tatsächlich Leute live zu. Ja. Hätte es gar nicht gedacht. Ja. Möge die Macht mit euch sein. Genau, und der Mo ist wieder da. Ja, hallo Mo. Tada! Ja, es war ja, richtig schlimm ohne dich letzte Woche, aber ich habe ja dann Voting angekündigt und ja, du warst selbst erstaunt, was für einen Anklang dieses Voting gefunden hat. Ja. Hammer. Richtig. Hammer, absolut. Wie stehen momentan denn die Zahlen? Also anders als ich eigentlich gedacht habe. Ich meine, es freut mich einerseits, weil du weißt ja, was mein welches Gerät mein Favorit erstmal war, und das ist auch der Gewinner, zumindest mal bis jetzt. Wir lassen es nämlich noch entlaufen. Ja. Also, wir haben beim Samsung Nexus S haben wir 6 Stimmen. Beim, also somit 3%. HTC Sensation 144 Stimmen und somit 72%. Das LG Optimus Speed P990 mit 9 Stimmen 4%. Samsung Galaxy S2 mit 43 Stimmen, gleich 21%. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Ich dachte, es wären mehr. Oder es würden mehr auf Galaxy S2 gehen, gerade weil ja das das meistverkaufteste Handy aller Zeiten werden soll. Das Sony Ericsson Xperia Play mit gerade mal 10 Stimmen und 5%, finde ich auch ein bisschen schwach auf der Pumpe. Aber ja, also grundsätzlich mal bin ich erstaunt über die Anzahl der Stimmen, weil das ist, also, es ist wow, danke Leute, dass ihr so mitmacht. Also, ja, also ich bin zwar immer noch ein bisschen skeptisch, hab das mal zurückverfolgt, woher die Votes kamen und so weiter. Es deutet zwar jetzt nichts darauf hin, dass das irgendwie durch ein Skript oder sowas gemacht wurde. Ja, ich kann das nicht belegen, obwohl ich da arg geschaut habe und analysiert habe, ob da nicht irgendwie getrickst wurde von jemand, der das HTC Sensation besonders mag. Ja, ein paar Leute sind da sehr euphorisch. Aber ja, es hat nichts darauf hingedeutet. Ich kann deswegen nicht das Voting für ungültig erklären. Ja, das scheint richtig zu stimmen. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin überrascht, dass so viele Leute da mitgemacht haben. Aber die HTC Sensation Fans haben sich da kräftig ins Zeug gelegt und haben für das Telefon gewotet. Und wenn nicht noch ein Wunder passiert jetzt in der Sendung, und das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dann wird dein neues Handy wohl das HTC Sensation sein. Ja. Puh, ja. Wir also, wollten auch jetzt nochmal die Adresse nochmal durchgeben für die Leute, die vielleicht noch nicht gestimmt haben, und zwar unter endcast.thenetcasts, Mehrzahl, casts.com. Und dort findet ihr rechts oben auf der Seite das Voting. Also wer noch voten will, wir lassen es jetzt noch 10 Minuten, Viertelstunde laufen. Mhm. Was sagst du, Rio? Wie lange noch? Ja, so um den Dreh rum. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt während der Sendung hier abbrechen kann, so einfach. Aber na, schauen wir mal. Wir halten dann die Zahlen einfach fest, so wie sie dann sind. Ja, ich würde sagen, in 10 Minuten, dann nehmen wir einfach die Zahlen so auf, so wie sie sind. Und ja, genau. Gut ist. Aber es spricht alles für das HTC Sensation. Ja. Ich habe jetzt aufgrund von diesen Zahlen natürlich schon mal ein bisschen meine Fühler ausgestreckt. Und im Moment, am 19. Mai kommt's auf Vodafone. Also mit Vodafone-Branding bin ich ehrlich gesagt nicht so scharf. Angeblich ungebrandetes erst im Juni. Das, eigentlich will ich nicht so lange warten, aber Branding möchte ich auch nicht. Muss man mal gucken, vielleicht hat jemand von euch einen Tipp. Wenn ja, einfach twittern. Oder ich auf Facebook auch importieren. Oder E-Mail, wie ihr wollt. Importieren. Wie importieren? Importieren. Importieren. Ja. Da hast du ein ungebrandetes und musst nicht schaden. ja, Leute, also, ne, ich bin äußerst enttäuscht, ja. Also, das Nexus S mit so wenig Stimmen, ja. Was ist so, glaubst du, das wieder verkaufen oder was? Was habt ihr getan, ja? Ist ja unglaublich. Ja, also keiner von uns, und also ich kann nichts dafür, die Zuhörer können nichts dafür, dass du dir schon von vornherein ein veraltetes Handy kaufst. Ja, ich bin absolut zufrieden mit meinem Nexus S, ja. Und deswegen kann ich das überhaupt gar nicht verstehen. Ich meine, ich hab jetzt fürs Xperia Play gestimmt, weil das wäre das Handy, das mich jetzt am meisten momentan neugierig macht und anmacht, aber gut, ich habe nicht damit gerechnet, dass das irgendwie gewinnen könnte. Ich habe ehrlich gesagt mit dem Samsung Galaxy S2 gerechnet, dass das HTC Sensation dermaßen viele Stimmen gekriegt hat, also unglaublich. Was ist dann nur passiert? Also die Zahlen im Internet, also auch die Vorverkaufszahlen vom Samsung Galaxy S2 sind absoluter Hammer. Mhm. Also die erste Marge soll eigentlich schon komplett verkauft sein. Mhm. Und wir reden hier von Millionen von Geräten. Ich weiß gar nicht, wie groß die Marge ist, aber das ist gigantisch. Ja. Also weltweit, nicht nur in Deutschland. 120 Millionen peilt Samsung übrigens an für das, bis zum Ende des Jahres. Und, muss man sich mal vorstellen, das ist Wahnsinn. Mhm. Aber jetzt auch nochmal, was das Ausprobieren von Geräten betrifft. Also ich habe das Xperia Play, habe ich mir richtig angeguckt. Ja. Und auch das LG Optimus Speed P99. Und deswegen finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass es nur 9 Stimmen hat, weil das sieht richtig gut aus. Das hat ein richtig gutes Display. Mhm. Also wirklich, man kann von jedem Winkel aus das Display betrachten. Es ist so scharf, dass man meint, das wäre ein Blatt Papier. Also Wahnsinn. Ich bin extremst überrascht, ja. Und dann kommt noch dazu, ein ganz bekannter Markt hat dieses auch noch in der Werbung im Moment für einen Preis von 404 Euro. Und da könnte man fast schwach werden bei der Qualität. Also ich bin sehr positiv überrascht und auch ein bisschen traurig darüber, dass es nur 9 Stimmen gekriegt hat, weil ich glaube, das hat es nicht verdient. Okay. Ich glaube, es hat mehr verdient. Ja, aber schau dir mal das Nexus S an, das hat es auch nicht verdient, ja. Übrigens, Nexus S, falls ihr es immer noch nicht wisst, es kam ja ein Update raus, neue Gingerbread Version 2.3.4 statt 2.3.3. Da gibt es ein Problem, oder gab es ein Problem, es gibt unmöglich viele Versionen momentan von diesem Nexus S, ja, verschiedene Variationen mit dem GAI40 beispielsweise drauf, also 2.3.3 GAI40, dann gibt es 2.3.3 GAI54, dann gibt es hinten noch diese KB, sowohl 1, 2, 3, ja, und so weiter und so weiter. Und ich hatte jetzt ein GAI54 KB3 gewesen und da gab es bislang kein funktionierendes Update, also das heißt, es ist ja immer so, dass wenn Google die Updates over the air raushaut, dann sind viele Leute, die das immer sofort loggen und dann eben die Adresse von der Originaldatei auf dem Google-Server haben und die veröffentlichen die dann, zum Beispiel im XDA Developers Forum. Ja? Und wie gesagt, es gab bisher diese Version nicht. Jetzt gibt es ein funktionierendes Update. Ich habe es nochmal verlinkt, falls ihr es immer noch nicht drauf habt und so eine Version habt. Kriegt also immer Fehlermeldungen und dann könnt ihr es jetzt updaten. Funktioniert wunderbar, klappt schön. Kompass-Funktion ist verbessert worden. Ich habe noch gesagt, der Kompass, der funktioniert überhaupt nicht beim Nexus S. Jetzt funktioniert er zumindest ein bisschen. Ja. Der GPS-Fix, also die Ortung über GPS ist wesentlich schneller geworden. Und ja, Videochat funktioniert. Ich kann zwar noch nicht sagen, dass es ideal funktioniert, aber auf dem Handy jedenfalls funktioniert. Nur du hast gesagt, als wir das ausprobiert haben, du hast es über Desktop-Client, Desktop-Client gemacht, da konntest du mich nicht sehen. Bei mir wurde das Vorschaubild von mir richtig angezeigt und auch dein Bild kam richtig an. Ja. Also gut, ich kann es nicht sagen, jetzt 100%, ich habe die Woche noch keine Zeit gehabt, das alles genau durchzutesten. Auf jeden Fall, es sind schon merkliche Verbesserungen vorhanden. Und ich muss auch sagen, das Handy ist nach dem Update beim Schreiben von der SMS einfach abgestürzt und hat ein Reset gemacht. Bei der Tastatureingabe. Und ich hoffe, dass das nur ein einmaliger Ausrutscher war und das nichts mit dem Update zu tun hat. Ich werde das auf jeden Fall noch beobachten. Okay. Ja. Das erinnert mich an meine Erfahrung mit Motorola, das hin und wieder auch rechts seltsame Dinge einfach so mir nichts tut. Aber okay. Da kann man richtig Angst kriegen, ne? Also so machen wir ein Update, ne? Und da passiert es. Allerdings, wie gesagt, es ist noch nicht sicher oder es ist noch nicht mal wahrscheinlich, dass das jetzt direkt was mit dem Update zusammen also zu tun hat. Ja, ich meine, das kann ja mal passieren. Da, zu dem Thema Abstürzen muss ich auch noch was sagen. Ich habe es hier zwar jetzt nicht drin, aber ich habe das auf der Liste. Aber ich habe das Zoom mal ausprobiert, ja. Und ja, was soll ich sagen, ich habe etwa 10 Minuten gebraucht, dann habe ich das Honeycomb und das Tablet dermaßen zum Abstürzen gebracht, dass es nicht mehr zu recovern war. Also, das heißt, Power-Taste drücken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, hat nichts funktioniert, keine Reaktion mehr. Power-Up und die Power-Taste, auch nichts mehr. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist, man nimmt einen Akku raus. Da gibt's nur ein Problem, das kann man nicht. Also, die Leute werden da wahrscheinlich jetzt viel Spaß haben, wahrscheinlich müssen sie es einschicken. Und das ist mir noch nie passiert. Also ich habe noch nie ein Android-Gerät, noch nie dermaßen zum Absturz gebracht, dass dieses mit der Power-Taste beziehungsweise Power-Up und Volume-Up und Power-Reset, dass das nicht mehr funktioniert hätte. Habe ich noch nie geschafft. Ja, ich habe dir aber schon erzählt, dass ich das bei Motorola auch gelegentlich habe, ne? Ja, und das habe ich... Dass Akku rausnehmen muss, ja... Und ich sagte jedes Mal, du bist nur zu ungeduldig. Und wenn du den Power-Button länger trinken würdest und vielleicht einen Volume-Up-Button doch dazu, dann würde er einen Reset machen. Weil das ist also, wie gesagt, das ist normalerweise, ist es eigentlich fast unmöglich. Ja, aber bei Honeycomb und dem Xoom, ja, da habe ich innerhalb von 10 Minuten, ohne dass ich es gewollt habe, wohlgemerkt, geschafft. Was für ein Programm habe ich benutzt? File Expert. Genau, ich hatte File Expert installiert und wollte eine Datei anzippen. Ja, und dabei jetzt gemacht, flupp, und nichts mehr, überhaupt gar nichts mehr, Ende. Mhm. Also, genau, eine Möglichkeit gibt es allerdings noch. Die müssen es einfach, ausschalten können sie es sowieso nicht mehr. Die müssen es einfach so lange anlassen, bis der Akku leer ist. Und dann schaltet sich das Gerät ja zwangsläufig aus. Und dann ist es in Ordnung. Also, brauchen sie es wahrscheinlich nicht anzuschicken. Hoffentlich kommen die auf die Idee. Also, es ist echt schlimm, ne? Da kriegt man richtig Angst, wenn man das sieht. Ich bin damit, echt nicht ganz so begeistert, ja. Aussehen tut das Honeycomb ganz gut, aber naja. Aber ganz kurz noch wegen Angst. Ich habe Angst um TweetDeck. Oh. Twitter hat nämlich TweetDeck gekauft. Die schlimmsten Befürchtungen wurden wahr. Ja, die Frage ist natürlich, was wird jetzt damit geschehen? Ja. Das ist eine gute Frage. Wird es jetzt Commerce oder wird es jetzt abgeschafft? Commerce? Ne, die machen das sicherlich nicht kosten. Die machen das sicherlich nicht kostenpflichtig. Mir egal, ich würde auch 10 Euro zahlen für das Teil. Das wäre mir vollkommen egal. Ich will meinen TweetDeck haben. Ich würde 20 Euro dafür zahlen. Aber ich kann jetzt genau sagen, was passieren wird. Entweder nimmt Twitter den Client und schmeißt Facebook und Google Buzz und Foursquare und so weiter raus, so dass das Teil nur noch mit Twitter funktioniert und das wird den ihr neuer Standard Twitter Client. Oder die stellen das Ding ganz ein, weil die haben ja ihren eigenen Twitter-Client und Twitter hat ja immer gesagt, wir wollen gar nicht, dass hier noch mehr Twitter-Clients im Umlauf sind. Das ist der offizielle, den nehmt ihr und die anderen Programmierer sollen bitte aufhören jetzt, solche Sachen zu programmieren, weil die sind nicht mehr ganz sehen. So ist es halt, ja. Und ich hab ja Twitter deswegen auch schon mal kritisiert. Erst leben die halt von der Community, werden groß mit der Community, mit den Entwicklern, die Zusatzprogramme anbieten und jetzt haben sie ein eigenes Programm und jetzt lassen sie alle fallen drumherum. Nur wenn TweetDeck fällt, ja, dann ist echt, ja, dann wird Social Networking echt einen ganzen Tacken schlechter. Weil so ein gutes Programm wie TweetDeck, wo man eben nicht nur Twitter, sondern eben auch Facebook und Google Buzz bedienen kann und wie gesagt sogar Foursquare mit dem Einchecken, sowas gibt's einfach nicht mehr. Da möchte ich jetzt gerade noch was hinzufügen. Ich bin ja auch Nutzer von TweetDeck. Ja. Und man muss ganz klar sagen, es spricht wirklich alles. Es spricht Windows, es spricht Linux, es spricht Chrome, ja. Mhm. Es gibt ein Google Chrome Plugin, es gibt ein Plugin unter Adobe Air. Genau, es gibt's unter Android. Ich weiß nicht, gibt's eigentlich auch eine Mac-Version? Eine iPhone-Version? Wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Mhm. Also es ist wirklich überall und das Schöne ist, man kann synchronisieren, ja, man kann seine Einstellungen synchronisieren und hat überall diese wahnsinnig toll gemachten einzelnen Tabs. Das ist klasse. Das ist einfach genial. Hm. Allein schon die Chrome-Version, das ist phänomenal, ja. Da braucht man kein Adobe Air mehr, man hat einfach nur den Chrome-Browser und dann kann man das starten. Das gibt's als Web-App im Google Web Store. Dann funktioniert es wunderbar. Sieht gut aus. Muss ich jeden Tag. Gut aus. Ja. Oh ja, und wenn das jetzt weg ist auf einmal, also das wäre wirklich ein herber Schlag. So, ja. Also ich kann nur hoffen, dass Twitter vielleicht da noch den Guten nimmt können den ja als ihren eigenen Twitter-Client nehmen, aber bitte nicht die Zusatzdienste entfernen, ja, weil Twitter alleine ist da schon einfach boring. Lockt mich nimmer. Naja, gut. Ja, also wie gesagt, das Honeycomb war nicht ganz so das, was ich erwartet habe. Sieht schön aus, von der Funktionalität her ist es gut, hat mir sehr gefallen. Stabilität her momentan grausam. Ja, grausam. Es war nicht das einzige Mal, wo hier auf Betriebssystemebene was abgestürzt ist in den 10 Minuten. Aber es ist eine komplett andere Bedienung. Also, das ist genau das, was ich befürchtet habe. Ja, ich habe Android, ja, gewählt, weil ich Android gut fand, so wie es ist. Ja, aber Honeycomb hat mit dem Android, das wir kennen, überhaupt nichts mehr zu tun. Und das ist okay, weil das ja für Tablets ist und nicht für Telefone. Ja, alles klar. Nur Angst macht mir dann eben Ice Cream Sandwich, wo es heißt, das soll eben Honeycomb und Gingerbread praktisch zusammengeführt werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wie Honeycomb will ich auf meinem Telefon nicht haben. Ja, definitiv nicht. Ich weiß, da werde ich mir keine Freunde machen, weil alle auf Honeycomb warten. Aber das ist absolut, das ist nichts für mich. Das ist ganz klar, das ist nichts für mich. Das ist nicht mehr Android. Also ich habe es mir ja auch jetzt angeguckt auf dem Iconia, auf dem Acer Iconia, das auch gerade bei einem gewissen Markt in der Werbung ist. Ja. Und ich fand es wirklich wahnsinnig toll. Also vielleicht lag es auch am Gerät. Das Gerät war wahnsinnig schnell. Also ich war erstaunt, wie kurz die Reaktionszeiten waren. Das Blättern war toll gemacht. Natürlich ist, wie bei allen neueren Systemen, viel Animation und viel hübsch gemachte Bilder. Das ist ja gut. Das ist sehr gut. Eingebaut und es ist auch ganz toll gemacht. Also es gefällt mir sehr gut. Hab, wie gesagt, rumgespielt. Leider konnte ich nicht online. Das Gerät war nicht im WLAN. Schade. Deswegen konnte ich jetzt auch nichts groß installieren. Aber was ich gesehen habe, das hat mich sehr positiv gestimmt. Also ich würde mich freuen, wenn das tatsächlich für mein Gerät käme. Noch was anderes, was mir aufgefallen ist, das Iconia 500 hat ja kein 3G, sondern das ist ein reines Wi-Fi-Gerät. Ja. Und dreimal darfst du raten, was da drauf ist. Da ist der offizielle Marke drauf. Aha. Also ich habe ja gesagt, ne, wenn die Honeycomb rausbringen, dann müssen sie sich was überlegen, weil es gibt ja jede Menge Tablets, die halt eben nicht UMTS genutzt werden. Ja, gut. Und siehe da, anscheinend haben die jetzt ein anderes Lizenzmodell für die Tablets. Ja, das weil, kann... wie gesagt, ein Market war drauf und es scheint mir nicht irgendwie gepatcht oder gefaked gewesen zu sein. Ja gut, ich meine, das ist ja irgendwo verständlich, dass für das Tablet-Betriebssystem andere Richtlinien gelten müssen als für das System für Handys. Ne? Das ist klar. Das würde ja auch für mich bedeuten, für das Arcus, wenn das jetzt für das Arcus käme, dass dieses Theater mit dem nachträglichen Patchen halt wegfällt. Das weiß man immer noch nicht, weil das ist kein offiziell lizenziertes Gerät für Honeycomb. Da gibt es ja auch hier wieder offizielle Lizenzen, die Firmen erwerben müssen. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen und ich war drauf und dran, zumindest mal ein klein bisschen drüber nachzudenken, das Acer Iconia vielleicht sogar zu kaufen. Ja. Aber das habe ich mir dann nochmal überlegt, ich brauche ja jetzt Geld für ein Handy. Für ein neues Handy. Also es gibt jetzt, weil wir gerade bei Tablets sind, es gibt jetzt ein schönes Hands-on, also ein ausführliches, großes, über das Galaxy Tab 8.9 Zoll. Und das kommt auch mit Honeycomb. Und ja, das hat also durchaus sehr, sehr positive Kritiken bekommen. Und ich habe einfach mal den Link, brauche ich jetzt gar nicht drüber großartig zu reden, wie toll das Video ist und so weiter. Link ist drin, kann euch mal anschauen, das Video, Bilder, ein Bericht, in Englisch allerdings. Und schaut es euch mal an, lohnt sich. Amazon. Ja, es gibt... Bitte? Ich wollte nur ein Wort reinwerfen hier momentan. Amazon. Oh, Amazon. Da fallen mal ein paar Dinge dazu ein. Ja, ne? Das ist... einige Dinge. Ja. Zum Beispiel, ganz kurz vielleicht, bevor du jetzt mit deinem Bericht anfängst. Ja. Für die Leute, die es interessiert, kleine Kurznachricht. Amazon will ein Tablet auf den Markt bringen. Mhm. Oder es ist sogar schon fast bestätigt. Und zwar wird das Gerät wohl von der Firma Quanta gefertigt. Aha. Und die Firma Quanta ist fertigt unter anderem auch die Sony-Tablets. Das verwundert mich jetzt. Die ersten Gerüchte haben ja gesagt, dass es ein Galaxy-Tab-Gerät wird, das umgebrandet wird von Amazon. Also diese Nachricht, die schwirrt schon ziemlich durchs Netz und es soll noch dieses Jahr kommen. Manche schreiben sogar schon im Sommer. Ja. Aber und soll auch ein Gerät sein, was dann entsprechend PS unter der Haube hat. Mehr weiß ich im Moment noch nicht. Es gibt so ein paar Spitzfindigkeiten, aber so ganz aus dem Boden ausgraben und irgendwas erzählen, das möchte ich auch nicht. Ich habe noch was. Aber interessant ist Quanta. Ja. Ja. Und halt eben ein Tablet von Amazon. Und da werde ich vielleicht sogar interessiert sein. Wer weiß. Also ich bin sehr, sehr interessiert an dem Gerät, das offenbar, das ist auch wieder ein Gerücht, ja. Deswegen habe ich schon ein Fragezeichen dran gesetzt. Das ebenfalls von Amazon kommen soll, und zwar ist das ein Android-basierender E-Ink-Reader. Ja, und da könnte dann den Kindle ersetzen. Und also da muss ich sagen, sofort Kauf. Ja, also sofort, wenn das Ding zu bestellen ist, würde ich das machen. Ein E-Ink Android Reader, ja, also es ist ja, ich bin ja großer Lesefan, ja. Und bei mir kommt einfach für zu lesen, trotzdem, dass ich zum Beispiel auch so ein 7-Zoll-Tablet habe, fürs entspannte Lesen daheim einfach nur so ein E-Ink-Reader oder auch übrigens entspanntes Lesen unterwegs, weil das nämlich vom Display her mit der Sonne und so genau schlecht ist mit dem Tablet. Ja. Und deswegen, also nur E-Ink. Ich möchte einfach E-Ink haben, ja, wenn ich lesen will. Und jetzt soll angeblich ein Android-Reader eben rauskommen von Amazon, der eben ein E-Ink-Display drin hat. Und huhu, das wäre schön. Das wäre absolut. Fandroid hat darüber was geschrieben. Und die sagen auch, das könnte ein kleines Loch in den Geldbeutel reißen. Ich scheine es also auch sehr positiv zu sehen. Ja. Und ja, vielleicht reden wir ja von dem einen und denselben, wer weiß. Vielleicht ist dieses Tablet, was da gefertigt wird, so ein, wie soll ich sagen, Mischwerk. Ja. So wie bei dem Notion Ink Atom. Ne? Ja, wer weiß. Ja, nee, glaube ich eher nicht. Ich weiß, was du auf jeden Fall meinst, dass es vielleicht das eine dasselbe Tablet ist, was hier die Gerüchte jetzt da besprechen. Ja, mal sehen. Na, dass das eine und dasselbe ist, das glaube ich eigentlich eher nicht, weil der Notion Ink Atom hat ja einige Probleme. Nein, ich meine doch nicht Notion Ink Atom, sondern dieses Quanta-Tablet und der E-Ink-Reader von Amazon, dass das am Schluss so rausstellt, dass die beiden das eine und dasselbe sind. Ja. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, für einen E-Ink-Reader könnte ich mir Quanta ja noch vorstellen, aber für ein Tablet, warum sollte Amazon das tun? Zumal eben, wie gesagt, die Gerüchte sich schon ziemlich verdichtet haben, dass das eher ein Galaxy-Tab sein wird. Quanta. Bitte? Angeblich hat Quanta für die Fertigung den Zuschlag gekriegt. Also das sei Fakt. Also ich bin noch skeptisch. Schauen wir mal. Zumindest haben sie irgendwas von irgendjemand gekriegt. Also irgendwas von irgendjemand, ja. Das ist cool. Also Leute, wir haben ganz interessante News. Irgendjemand hat von irgendwas kam von irgendjemand und hat irgendjemand gekauft. Sehr schön. Gut, nachdem alle Klarheiten beseitigt sind, können wir was Klareres sagen, und zwar das Galaxy Tab Wi-Fi-Only-Modell, wo so viele darauf warten. Ja, ihr erinnert euch noch, wie wir uns alle aufgeregt haben, weil das Galaxy Tab 7 Zoll eben nur kommt mit dem 3G, also heißt etwas teurer halt, ja, vertragsmäßig und so weiter. Ja, kommt jetzt ja Wi-Fi-Only. Aber, und jetzt halt das fest, hat eine wesentlich schlechtere GPU, schlechtere Grafikleistung, Spiele ruckeln im Gegensatz zum Galaxy Tab 3G. Also im Prinzip kann man es nicht direkt vergleichen, hat auch eine andere Versionsnummer und ist deutlich abgespeckt. Also vergessen wir es. Ja. Unglaublich, finde ich das. Also da wurde nicht einfach nur das 3G-Modul entfernt, sondern da wurde tatsächlich auch die technischen Komponenten nach unten geschraubt. Ich weiß nicht, wo da das Sinn liegt, aber ja, Samsung Abzocke. jetzt Nee, nicht. Entschuldigung, das vielleicht nicht, aber man will halt mit dem Preis mehr Leute erreichen und deswegen wird sparsamer produziert. Also ich. Wahrscheinlich, ja. Bitte? Wahrscheinlich. Ich denke auch, dass das vielleicht ein Kampfpreis werden wird, was das Ja, ich angeht. sag mal abzuwarten, weil die Preise im Moment sind ja wirklich schön in dem Markt. Und also ich meine jetzt für den Endverbraucher Ja. schön. Und je mehr Geräte auf den Markt kommen werden, desto größer wird auch der Kampf werden und weiter runter geht's. Das geht natürlich, wird sich dann natürlich auch auf die Qualität ausschlagen, keine Frage. Ja. Dann werden wir irgendwann mal halt eben die Low-Cost-Modelle haben, wo sich dann die Leute kaufen, die nicht viel Geld haben. Und die richtigen Hammergeräte sind da richtig teuer. Super. Und da werden dann auch die Auflagen entsprechend gering werden. Aber ja, das kann man nicht verhindern. Also bei so einer großen Anzahl von Tablets, die auf den Markt kommen, ist das eine normale Reaktion. Naja, okay. Du hast Die ja schrauben sich was. gegenseitig nach unten, das ist ganz normal. Du hast ja was Seite eingerichtet für Entwickler von Augmented Reality. Ich habe da eine Seite eingerichtet. Nein, Nein. du hast was geschrieben, dass jemand eine Seite Ja, eingerichtet hat. es wurde tatsächlich, genau. Und zwar im das ja, es wurde für Developer eine Seite eingerichtet, speziell mit dem Thema Augmented Reality. Also da wird ist so viel momentan entwickelt, gemacht und getan, dass da jetzt eine eigene, sag ich mal, Community für Entwickler entstanden ist. Und ja, ich habe mir die Seite mal so ein bisschen angeguckt. Ist ganz interessant, sehr nett gemacht, aber halt wirklich was für Entwickler. Und das spricht natürlich dafür, dass in Zukunft dieses Thema noch weiter ausgebaut werden wird. Und wir wahrscheinlich noch Dinge erwarten können, die unglaublich sind. Wo man jetzt noch gar nicht dran denkt. Also wo man dann wirklich noch richtig gefoppt wird, was man so alles damit machen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, man kann alles damit machen. Ja, Wirklich alles. umso enttäuschter bin ich darüber, was es momentan eben gibt an Verfügbarkeit an Software. Also gut, es ist WikiTune ist ja schön, Layer ist gut, ja, aber ich möchte gern endlich sowas haben wie wie jetzt Nintendo auch gezeigt hat mit diesen AR-Cards. Also quasi, man kann ja auch da Strichcodes nehmen dafür und wenn man dann eben das Handy mit einer App über diesen Strichcode führt, dann ja. Dann passiert eben was. Dann erwacht dieses ganze Szenerie zum Leben. Ja. Also quasi etwas, wo es direkt ja, mehr als nur reine Informationeneinblendung ist. Ja. Weil das haut ja eigentlich schon fast niemand mehr aus den Schuhen. Nee, also ich habe vor kurzem zu dem Thema habe ich mal ein YouTube-Video gesehen. Leider habe ich mir die Adresse damals nicht gemerkt. Das war unterwegs, habe ich zufällig gesehen. Das fand ich ganz witzig. Da hat einer gezeigt, was man theoretisch damit machen Ja, könnte. theoretisch, genau. Das ist immer das Problem. Richtig? Und ja, ich denke auch, dass da ein oder andere Entwickler da dran sitzen. Ja, Mein dran, ja, Denkmal. aber das ist genau das, was mir nicht reicht. Ja, also, es tut mir leid, die Entwickler, die pennen mal wieder. Ja, muss ich ganz klar wieder Rüffel verteilen. Ja, zumindest auf der Android-Plattform, weil auf einigen anderen Plattformen gibt es das schon länger. Und wenn jetzt so eine Firma wie Nintendo, die normalerweise relativ langsam und behäbig neue Technologien einführt, ja, klar, kann ja auch nicht einfach jeden Tag neue Hardware rausbringen. Und die machen das, die haben das jetzt im großen Stil eingeführt und es gibt immer noch keine Android-App dafür. Also muss ich aber schon sagen, hallo, was ist denn hier los? Also, wie gesagt, ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf das, was ich da gesehen habe. Und ich fand diese Idee richtig gut. Erinnerst du dich an unser Zombie-Spiel, wo man vor den Zombies Ja. flüchten muss? Ja, haben wir immer noch nicht gemacht, Und müssen das haben wir noch nicht gemacht, richtig, müssen wir unbedingt noch tun. machen. Und wie gesagt, ich bin zufällig auf ein YouTube-Video gestoßen. Da rennen die durch den Wald mit dem Handy nach oben, ja? Sehen auf ihrem Handy ein Fadenkreuz und können ihre Gegner abschießen. Beschießen sich gegenseitig. Ja. Und das gibt's noch nicht, ja, sondern das war einfach nur ein Beispiel, was man machen Ja. könnte. Ja. Die hätten das Beispiel Und sollen nicht bringen. bitte? Die hätten das Beispiel sollen nicht bringen. Weil auf SWR wird schon wieder diskutiert darüber, dass solche Spiele in Deutschland verboten werden. Tja, so ist Ja, das halt. dann sollen sie halt verbieten. Für andere Länder darf man, für manche Länder dürfen man keine Demos machen, ja. Die muss man einfach das Spiel rausbringen, fertig. Also ich fand die Idee wahnsinnig gut und ich könnte mir vorstellen, so dass es Spaß machen kann, anstatt halt eben mit einer Paintball-Kanone halt eben im Handy durch den Ball genau. zu rennen. Genau, sag das, ganz witzig. Sag das noch ein paar Mal, dann wird das garantiert verboten werden. Wieso? Es wird keiner verletzt dabei, wie bei der ja. Paintball, dann kann das ja passieren. Ja, Moment, ja, kann passieren, ja, aber... Und es wird nichts versaut, es wird nichts zerstört, was wollen sie denn? Oh das ja, ist eine geniale Idee. Oh, ich sehe schon wieder die Einwürfe von den von Nabu, vom Nabu. Ja, dann laufen Horden von willenlosen Spielern durch die durch den Wald und trampeln alles nieder. Oder das ja, animiert ja dazu. Spiele, das, und da gibt's auch keine Horden. Das animiert dazu. Capture the flag in life. Ja, animiert dazu, andere Leute zu beschießen. Ja, virtuell. Also ich habe da genug Einwände, was mir einfallen würde, wo den Politikern doch dann wieder... Rio, diese Diskussion gibt's doch eigentlich immer, egal was kommt, egal wo es kommt. Wenn wir diese Diskussion nicht wollen, müssen wir hier aus diesem Land raus. Ja, aber es ist keine Paintball. Ist dieses aber, Land ist es eins, ist aber keine wir sind Blermany. Vergiss nicht, wir sind Blermany. Ja, aber es ist keine Paintball-Simulation, weil Paintball ist bei uns verrufen, deswegen würde ich nicht sagen, dass es Paintball-Simulation ist. Oder ja sowas. Gut, dann ist es halt, was weiß ich werfe Watte-Simulation. Genau. Da hast du besser. Besser Fein. Das ist schon besser, ja. Okay, ja, Vielleicht können wir auch Blümchen verteilen mit so einer Augmented Reality App, ja. Man läuft durch den Wald und gibt dem anderen virtuell ein paar Blümchen oder ja, genau, oder vielleicht gefälschte der Doktor. Fällt ganz gut um, weil sie vergiftet waren. Nein, oder vielleicht gefälschte Doktortitel, ja. Da können wir ja auch machen. Ne? Das Gutenberg-Game könnte es sein. Ne? Naja, egal. Nochmal zurückzukommen zur Seite, ja. Die Seite ist von Qualcomm. Was? Warum wohl? Qualcomm Developer Network. Okay. Wir reden hier von dem Prozessorhersteller, ne? Würde ich fast sagen. Ah, okay. Ich habe eben das irgendwie akustisch anders verstanden. Okay. Qualcomm, genau. Qualcomm. Ja. Genau. Ah ja, okay. Ah, interessant. Interessant, ne? Und guck's dir mal an, da gibt's auch SDKs. Und so weiter, ist durchaus interessant. Ich bin kein Programmierer, deswegen werde ich mit Sicherheit jetzt nicht hier so tief einsteigen. Aber ich finde es schon interessant, dass jemand dieses Thema als Top-Thema definiert und eine spezielle Seite rausgebracht hat. Ja, okay. Puh, Wahnsinn. So, jetzt haben wir genug geschossen. Ein Update vom HTC Desire HD auf 2.3 ist am Laufen, wurde die Woche gemeldet, wurde auf Facebook gepostet von HTC. So nach und nach werden jetzt alle HTC Desire HD mit Gingerbread ausgestattet. Ich hab gedacht, das Update wird sowieso schon ausgeliefert werden irgendwie. So. Nein, ich hab's natürlich gewusst, dass nicht ausgeliefert wird, aber trotzdem, ja. Sollte eigentlich schon ausgeliefert sein. Ja, aber ist jetzt im Moment noch am Laufen. Ich weiß nicht, ob schon alle Geräte versorgt sind. Ich habe ja keins. aber wie gesagt, diese Woche kam die Meldung von HTC ganz offiziell über Facebook, so nach dem Motto, wir haben das Knöpfchen gedrückt. Ja. Es ist alles unterwegs. Okay. Dann, es gibt ein neues Google Maps. Google Maps 5.4. Ja. Und ja, du, ich habe es auch natürlich schon drauf gemacht, logisch. Google Maps, ganz wichtig, eins der wichtigsten Werkzeuge auf dem Handy. Und dazugekommen ist einmal eine synchronisierte Historie. Mhm. Also man kann alle Sucheingaben jetzt auch auf anderen Geräten oder auf dem PC nachvollziehen. Mhm. Sehr schön. Also er macht eine Chrome-Synchronisation. Ja. Und was auch gemacht wurde, finde ich sehr gut, man kann jetzt Falscheinträge, die irgendwo in Maps gemacht wurden, kann man melden, dass die korrigiert werden. Gott sei Dank, weil es gibt hin und wieder doch einige Eintragungen, wo ich mich wundere, wo die herkommen. Und was auch interessant ist, Firmen gibt es jetzt unten so einen Reiter More. Wenn man da draufklickt, dann sieht man erheblich mehr Informationen, unter anderem, wo Parkplätze sind und. Also sehr schön gemacht, schön ausgebaut und ja, macht weiter so bei Google Maps. Also es wird immer besser. Also ich muss auch sagen, ja, gefällt mir gut, dass Google Maps hier so schön geupdatet wird. Allerdings muss ich auch sagen, Leute, die jetzt eben noch ein Gerät haben, das knapp mit Speicher ist, die werden sich da wohl nicht ganz so schön freuen. Ich kann da noch nie davon singen. Ich habe das nicht vergessen, wie das ist. Auch wenn man jetzt andere Handys hat, nur ja, das Google Maps ist ja integriert im Gingerbread oder beziehungsweise überhaupt in jeder Android-Version. Nur die Updates, die kommen, werden separat installiert auf dem Gerät und verbraucht Speicher und Speicher und Speicher und Speicher. Und ja, die Standard-Applikationen werden immer größer und dann hat man weniger Platz für neue Apps. Ja, irgendwann hast du nur noch dein Android und Google Maps drauf. Genau, ja. So sieht das aus. Du hast schon recht. Ich hatte auch tatsächlich gleich jetzt hier mit dem 540 bei dem Update auch das Problem, dass er wieder nach dem Speicher geschrien hat. Und so nach dem Motto, Update konnte nicht installiert werden, weil nicht genug Speicher. Ja, genau. Tja, habe ich auch gesagt und habe dann halt was anderes wieder runtergeschmissen, weil Google Maps muss sein. Super. Naja, was soll ich machen? Also Google Maps, Ja. ich benutze es, ich benutze die Klar. Navigation und ich Klar. möchte auch die neueste Version immer haben. Ja, logisch. Ganz interessant ist jetzt, dass auch eine, sag mal's, die, wie heißt denn? Mir fällt's, Amen. Ich weiß es nicht, mir fällt's nicht ein. Um was Eins, geht's? zwei, drei, vier. Google Earth, genau. Google Earth gibt's ja auch jetzt eine verbesserte Version Ja. für Tablets. Hast du es mitgekriegt? Ja, genau. Ja, Ja, halt, nicht für Tablets. für Für Honeycomb-Tablets. Honeycomb-Tablets, genau. Oder allgemein für Honeycomb, nicht, um das nicht durcheinander zu bringen. Ja. Also Also. vorherige Version habe ich schon getestet und am Arcos, die braucht ja auch unwahrscheinlich viel Speicher Ja. und ist extrem langsam. Deswegen habe ich es da runtergeschmissen. Also ich muss sagen, das ist ziemlich bedenklich. Ich finde es nicht okay, was Google da macht, dass sie jetzt ein Update rausbringen und sagen, okay, für Tablets aber nur Honeycomb unterstützen. Es wäre genauso gut möglich, wenn die einfach also praktisch Geräte mit größerem Bildschirm unterstützen, ja, unabhängig von Honeycomb. Mag sein, dass das vielleicht ein bisschen mehr Programmieraufwand ist, aber das, sag ich mal, das setze ich einfach voraus. Gerade bei so einer Firma wie Google, dass sie das machen. Jetzt aber zu sagen, und einfach ein relativ großer Teil vom Markt komplett ignorieren, weil die sagen, ja, okay, andere Tablets interessieren uns nicht, solange Honeycomb nicht drauf ist. Ja, gut, die haben es zwar nicht lizenziert, aber es ist nun mal vorhanden und fertig. Und dann kann man das auch Rio, gerne Rio, Rio, du stützen. vergisst was. Es geht aber mit der Entscheidung einher. Die sagen ja ganz klar, dass Android 2.2.2.3 kein Ja gut, Tablet-Betriebssystem ist. das ist mir doch aber Und wurscht, das ist doch mir wurscht, das ist doch reine Willkür. Die könnten das Google Earth auch für 2.2 und 2.3 funktionsfähig machen, dass es eben größere Bildschirme ausnutzt. Ist mir doch egal, ob Tablet oder nicht. Mittlerweile gibt es ja auch schon ziemlich hochauflösende Handys mit 4,3 Zoll Display und hoher Auflösung, ja. Und die können dann ruhig auch dieselbe Ansicht haben wie eben ein Honeycomb-Tablet, ja. Weil da werden ja neue Elemente eingeblendet und so weiter, die es eben auf dem Handy wegen Platzmangel eben nicht gibt. Aber musst du ja ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht korrekt. Ja, ich finde es nicht gut. Und vor allem ist das kein gutes Beispiel für die Entwickler. Das heißt nämlich, man kann gleich bald vergessen, Anwendungen, die eben das Display ausnutzen für alles, was nicht mit Honeycomb ist. Weil das die Entwickler gezeigt bekommen von Google selbst. Ja, dann wirst du auf deinem Akkus bald nichts mehr Optimiertes für Tablets sehen. Sieht das aus. Ja, gut, es bleibt mal auch irgendwo so ein bisschen, nur ein bisschen abzuwarten, wie zukünftig damit umgegangen wird. Ich meine, es wird ja jetzt, sind wir mal ehrlich, so sein, dass die neueren Tablets wahrscheinlich alle Honeycomb haben Ja. werden. Ja. Es Und gibt aber dann schon jede Menge. werden die, sag ich mal, Modelle, die es zwischendrin gab, die werden dann entweder auf Honeycomb angehoben oder sie werden wieder verschwinden. Ja, Also ich glaube. sind halt nur schon ein paar Millionen. Das ist das Problem. Ja, das mag richtig sein, aber du hast ja auch mal gesagt, manchmal muss man in der Programmierwelt einfach einen Schnitt machen. Ja, aber nicht so schnell und nicht bei dem großen Marktanteil. Weil das wird dann sauer aufstoßen. Es wird einige Leute geben, die dann sagen, okay, dann hole ich mir kein Android mehr das nächste Mal. Ganz einfach. Egal, okay, wir müssen weitermachen, ja. Ja, zum Beispiel mit der Auslosung sollten wir mal jetzt hier zum Ende kommen. Jo, dann Weil ich glaube, wir haben jetzt lange genug laufen lassen. ja. Und es hat sich auch, ich gucke gerade nochmal, aber so wie es aussieht, hat sich eh nichts mehr getan. Ja. Und ich weiß gar nicht, hopp, auf. Nee, es hat sich gar nichts getan. Ich gucke auch gerade mal noch. Die Zahlen sind immer noch gleich. Ja. 644, 9, 4 und 43 und 10. Das heißt, the absolute winner is HTC Sensation. Okay. Gut, ich mache hier gerade mal, Ich mache gerade mal einen Screenshot als Beweis hier und der zählt jetzt auch. Ja. So, was soll man kaufen? Zack, da ist er. Wird dann reingesetzt bei der Beschreibung als Bild so. Und damit ist natürlich jetzt hier dieses Voting beendet. Das ist jetzt auch gleich ganz offiziell hier beendet. Und für die Leute, die jetzt nochmal gucken wollen, ich halte jetzt mal mein Tablet nochmal rein. Da müssten ihr die Zahlen sehen. Sind die erkennbar? Ja. Bis auf also das obere Samsung Nexus S, das kann man nicht erkennen, aber sowieso verschwindend gering. Okay, ich gehe noch ein bisschen näher. Ja. Aber dann kann man nicht mehr lesen, welche Geräte das sind. Ist okay. Ist okay. Okay. Ich habe das, wie gesagt, ich habe jetzt einen Screenshot gemacht, der wird dann bei der Beschreibung reingesetzt. Also, dann heißt dein neues Handy HTC Sensation. HTC Sensation wird mein neues Handy. Hast du aber Glück gehabt. Bitte? Hast du aber Glück gehabt. Wieso? Ich habe ja gesagt, ich lasse es offen und hättet ihr jetzt gesagt Galaxy S2, würde ich mich genauso freuen wie jetzt über das HTC Sensation. Ja, und wenn es Xperia Play gewesen wäre? Dann hätte ich mich auch über das Xperia Play gefreut. Wie gesagt, das habe ich auch angetestet und ich fand das gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, ich war auch wahnsinnig überrascht über das Optimus Speed mit dem unwahrscheinlich genialen Display. Also ich bin immer noch komplett hin und weg. Gut. Ich kann nur sagen, guckt für die Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte mein Portemonnaie nicht ganz so weit aufmachen, guckt euch das an. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, genau. Gut, dann ist das gemacht, ja. Ich werde euch jeweils in der Sendung immer informieren, wie weit der Stand ist, wo ich was gesehen habe, woher ich es dann bekomme und. Und wenn es natürlich im Betrieb ist, klar. Und ich werde Ihnen in der Sendung, werde ich immer Löcher im Bauch fragen, ja, genau. So lange, bis das hat. Nein, das ist doch ganz klar. Ich habe ja gesagt, ich hol's mir und dazu stehe ich auch. Ja. Und ich habe ja nicht gesagt, wann. Nein, also ich, wie gesagt, ich möchte ein ungebrandetes Gerät und ich werde natürlich nicht irgendwo für 5.000 Euro ein Gerät kaufen, nur weil es hier noch nicht zu kriegen ist. Also das werde ich nicht tun. Ja, 5.000 ich werde dann gucken, dass ich ein Gerät bekomme, welches dann vom Preis her in Ordnung ist. Genau, wenn du es importierst, ist es billiger als das, was es bei uns gibt. Tja. Habe ich auch gelernt. Musste ich jetzt auch lernen beim nächsten Test. Ich hätte soll auch direkt importieren. Hätte ich jede Menge Geld gespart, hätte es früher gehabt. Und ja, naja, egal. Was soll's. Ich hab's gelernt. Nächstes Mal werde ich es machen. Okay, dann haben wir noch... was haben wir denn eigentlich noch? Google sperrt Tethering-Apps für AT&T, Verizon, T-Mobile. Oh ja, das ist natürlich absoluter Diskussionsstoff. Nö, das überhaupt nicht. Weil diese Sperr, ja gut, aber das geht's doch schon wieder los. Ja, irgendwelche Mobilfunkfirmen diktieren Google, was lauffähig ist und was nicht. Ja, was gibt's das jetzt? Da gibt's so eins, was man als Kunde, das ist ja in den USA übrigens, ja, machen kann. Ja, das sind in den USA, ganz klar. Hier noch nicht, aber wird hier auch kommen. Du weißt ja, wenn es einmal Schule macht, dann. Da muss man als Kunde klagen. Und zwar die gegen die Firmen, die das machen, also gegen die Netzbetreiber. Ja, muss man klagen dagegen. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, weil diese Provider, die haben Netzhoheit, ja, das heißt, die können bestimmen in ihren ich werde hier gerade abgelenkt, weil dein Bild total verkrutzt ist über Skype, ja, total Grafikfehler und alles. Du siehst ja aus wie ein Zombie. Nein, ehrlich? Ja, wirklich. Egal. Auf jeden Fall. Ja, können die natürlich bestimmen, was in ihren Netzen erlaubt ist und was nicht. Und die in den USA auch sperren ja immer mehr, beziehungsweise verbieten immer mehr. Zum Beispiel gibt's auch, wo wir immer gesagt haben, ja, sowas gibt's nur in Deutschland, dass man eben nicht unbegrenzt surfen kann, Mobilbereich und so weiter. Ja, es ist leider so, dass es das auch nicht mehr gibt in den USA. es gibt sogar mittlerweile in den USA sogar für Festnetz keine oder nur noch sehr wenige unbeschränkte Angebote. Die haben jetzt alles so ein Cap, ein Bandwidth Cap. Das heißt, wenn du ein paar Gigabyte verbraucht hast, dann wird deine Geschwindigkeit gedrosselt oder gar ganz abgeschaltet. Und ja, was soll man machen? Solange die Kunden eben nicht erfolgreich dagegen klagen können, dann kann man eben nichts machen. Und Google, muss man auch sagen, ich weiß, ich stelle mich wieder mal vor Google, die brauchen das normalerweise nicht, die sind groß genug, die können sich vor mich stellen. Ja. Aber die haben halt keine andere Möglichkeit, rechtlich gesehen, solange das nicht anders da entschieden wird. Die können, das haben die ja die ganze Zeit gemacht. Es ist ja nicht so, dass die Provider die ganze Zeit gesagt haben, ja, ihr dürft das tun. Sondern die haben die ganze Zeit gesagt und von Google verlangt, dass die das aufhören, dass die das Tethering nicht mehr einbauen in ihre Geräten. Ja. Es gab ja auch schon Schwierigkeiten mit dem Tethering, was eingebaut ist hier mit dem Ab 2.2, was da möglich war. Ja. Dass man eben sein Gerät nutzen kann als Hotspot. Das hat auch vielen nicht geschmeckt, deswegen wurde in einigen Regionen und bei einigen Providern immer wieder neue Firmware gemacht, wo diese Funktion deaktiviert wurde oder geschmälert wurde. Aber was sollen wir machen? Ich meine, die können nur gewisse Zeit sich dagegen wehren. Ansonsten würden eben die Netzbetreiber Google auch den Hahn zudrehen. Jetzt, Google hat zwar Riesenerfolg mit Android, aber die können nicht sagen, hier, das ist Android, ihr müsst machen, was ihr wollt, wenn ihr unser Android-Handys verkaufen wollt. Das geht schon mal gar nicht. Da wären sich alle Provider auf einmal einig und dann wär's das gewesen für Android. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Die haben eine ziemlich große Marktmacht, diese Netzbetreiber, die Carrier. Nicht nur in den USA, auch bei uns. Kannst du gerne mal gucken, was zum Beispiel jetzt gerade bei Vodafone, was da nicht durch die Qualitätssicherung geht, kommt nicht ins Netz fertig. Und da kann das ein super, übertolle Megagerät sein, ja, wenn Vodafone diese Qualitätssicherung sagt, nein, entspricht nicht unseren Richtlinien, dann kommt das nicht ins Netz. Bumm. Da kannst du machen, was du willst. Ja, da kannst du sogar Google heißen. Ja, deswegen bleibt denen eigentlich nichts anderes übrig. Deswegen ist es eigentlich kaum ein Diskussionsstoff, weil, ja, es ist, man kann darüber nicht diskutieren. Die haben einfach, die Carrier haben das Recht zu sagen, hier so und so, solange eben die Gerichte nicht entscheiden, dass die eben nicht alles machen können, dass eben diese Netze auch Teil der Öffentlichkeit sind. Und das wird aber auch nicht einfach werden, ja, weil die haben ja schließlich auch Besitzansprüche an diese Netze. Und dann können die von Google verlangen, dass das Tethering komplett gesperrt wird. Die könnten sogar verlangen, dass Google bestimmte Teile von der Software rausschmeißt. Auch das könnten die verlangen. Die könnten auch sagen, ja, Google Market gefällt uns nicht, in unserem Netz gibt es kein Google Market und fertig. Ja. Dann muss Google entweder was machen oder eben das nicht verkaufen an diesen Netzbetreiber. Kann man nichts machen. Also die Betreiber machen da schon unschöne Dinge. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ich kaufe mir für viel Geld im Monat, darf man nicht vergessen, die sind ja nicht billig, eine Flatrate, die sowieso nach einer gewissen Anzahl gedrosselt wird, dann soll es doch so sein, dass mir überlassen wird, wie ich dieses 1 Gigabyte, das mir zur Verfügung steht, verbrauche. Nur, was die wollen, ist, dass ich halt eben nicht auf das 1 Gigabyte komme. Das ist das Problem. Auf Deutsch, dass sie verkaufen mir was, finden es aber nicht gut, wenn ich es ausnutze. Yeah. Und das ist nicht schön. Hm. Weil das ist der einzigste Grund. Warum sollte man es sonst verbieten? Hm. Ja, die haben ja nichts davon. Wenn nach 1 Gigabyte gedrosselt wird und es dann sowieso keiner mehr richtig nutzt, ja, weil das ist ja fast nicht mehr nutzbar, wenn nur noch GSM-Geschwindigkeit da ist. Klar. Ja. Die haben, warum sollte ich dann das Tethering übertreiben? Die haben natürlich ihre Gründe, aber es ist schon richtig, wenn die etwas anbieten. Ja, die möchten, dass ich diese 1 Gigabyte bezahle, aber nicht nutze. Ja, genau. Wenn die was anbieten, dann müssen sie es eben machen. Ich meine, 1 Gigabyte ist sowieso schon lächerlich, sagen wir es mal ganz ehrlich, das ist lächerlich. Heutzutage. Also jetzt habe ich die Grenze noch nicht erreicht, aber vielleicht will ich mal mein Arcos-Tablet einfach mitnehmen und dann über Tethering verbinden. Ach, das kann. Wenn man dann, was weiß ich, irgendwo am Wire liegen gemütlich und dann kann man halt eben im Tab auch surfen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich all das nutzen würde unterwegs, ja, was ich eigentlich gern wollte, ja, das mache ich nur deswegen nicht, weil es eben diesen Gap gibt, diesen Cap Gap, diesen Bandwidth Cap, ja, dann, wenn ich das wirklich nutzen würde, was ich wollte, ja, Online-Radio, sage ich mal, unterwegs, das wäre bei mir Standard, ja, würde ich auf jeden Fall immer machen die ganze Zeit. Und dann ja, hätte ich wahrscheinlich 1 GB in der Woche weg. Mhm. Ja. Und das ist eben das Problem. Selbst die 5 GB würde ich noch ausreizen, die es zum Beispiel bei bestimmten ja. Netzbetreiber gibt. Ja. Aber, Leo, ich würde es verstehen, wenn es richtige Flatrates geben würde, also ja. unbegrenzte Flatrates, ja. ne, und die dann sagen, Tethering ist nicht in Ordnung, dann würde ich sogar noch ein gewisses Verständnis dafür ja. haben. Ja, klar. Du, wir müssen aber, weitermachen. Mit Begrenzung, ich weiß, nee. Ich weiß nicht, ob du die Diskussionsnotiz im Dokument schon gelesen hast. Wir müssen weitermachen. Du hast noch schnell Android-Statistik? Die Androiden-Statistik, genau. Sorry, ich muss jetzt gerade schnell laden. Du hast mich auf dem falschen Fuß gerade erwischt. Okay. Dann mache ich mal weiter noch schnell mit den Patentansprüchen von Oracle. Nee, ich hab's. Und zwar die aktuellen Zahlen der Android-Plattformen auf dem Markt. Und zwar, jetzt ist bei mir alles abgestürzt. Gut, jetzt mach ich trotzdem weiter da? Mit den Patentansprüchen. Also, da geht gar nichts mehr. Scheiße. Also das Gericht weist 129 Patentansprüche von Oracle ab. Ja, 129. Muss man mal vorstellen. Oracle hat ja Google verklagt wegen der Benutzung von der Dalvik VM in Android und haben dann eben 132 Patentansprüche angemeldet. Das Gericht hat jetzt 129 von denen als absurd erklärt, ja, so deutlich haben es zwar nicht gesagt, aber schon von der Vorverhandlung ausgeschlossen, ja, und 3 Stück werden jetzt erstmal verhandelt. Also nur die werden verhandelt, die anderen waren noch nicht mal wert, dass ein Gericht sich weiter damit beschäftigt. Und das zeigt eigentlich schon mal auf, was für eine Qualität diese Patentansprüche haben, nämlich überhaupt keine. Und da werden wir mal noch gespannt sein. Das wird aber ja noch einige Jahre gehen, deswegen braucht man darüber auch jetzt nicht jedes Mal bei jeder Meldung eine große Sache draus zu machen, weil das wird vielleicht 2, 3 oder noch mehr Jahre dauern, bis da was entschieden wird. Und dann bin ich mir ganz sicher, wird Google schon lange kein Java VM mehr in ihren Android-Handys benutzen. Genau. Der Schlag ist sowieso riesengroß gegen Oracle. Ich weiß nicht, ob du schon mitgekriegt hast, aber es sind sehr, sehr viele Programmierer, die Java jetzt in die Ecke geschmissen haben. Ja, klar. Naja. Also die Reaktion geht wahnsinnig nach hinten los, was ich auch schon prophezeit hatte beim ersten Mal, als wir das Thema hatten. Also die müssen sich jetzt wirklich warm anziehen, weil da wird noch einiges passieren. Ja. Auf jeden Fall. Und Oracle hat da nichts Gutes getan. Aber jetzt zu den Zahlen. Ja. Und zwar Stand 2. Mai. Und zwar haben wir Cupcake mit einem Anteil von 2,3%. Wow! Also es gibt wirklich noch 1.5er-Versionen auf dem 2,3% sind noch recht viel. Also ich glaube, unglaublich. Ja. Dann Donut mit 3%. Da gehörst du ja jetzt nicht mehr dazu. Oder ich weiß nicht, hast du ein Gerät überhaupt noch? Ja, das wird es noch betrieben zu Hause oder so? Ja. Ja, gut, dann zählt noch offiziell dazu, zu den 3%. Dann Eclair, also 2.0 bzw. 2.1 mit 24,5% noch recht groß der Anteil. Das ist kaum zu glauben, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, ja. Genau. Dann Froyo mit 65,9%. Also das ist wirklich viel. Gingerbread mit gerade mal 1% in der 2.3er-Version und 3 in der 2.3.3-Version 3%. Die 2.3.4 steht da gar nicht dabei. Aha, interessant. Ja, klar. Weil es ist ja ausgeliefert, genau. Also insofern müsste da eigentlich jetzt also was stehen. Ich finde die Unterscheidung zwischen 2.3, 2.3. irgendwas finde ich absolut unmöglich, dass man die doch macht. Man müsste es zusammenfassen unter 2.3. Ansonsten können wir jedes kleine Wartungsupdate müsste man dann wieder separat rechnen. Die sind ja alle voll kompatibel zueinander, von daher. Mhm. Ja, fast. Also, und ganz am Ende Honeycomb mit 0,3%, also noch ganz, ganz schwach auf der Brust. Naja, okay. Gut, was soll's. Wird sich wahrscheinlich auch in nächster Zukunft nicht so drastisch ändern mit dem 2.3, was ich ganz, ganz schade finde. Die Hersteller, ja, da haben wir dann richtig Rüffel vergeben. Bewegt mal euren Hintern, ja, und schafft da mal was. Okay, Apps der Woche. Apps of the Week. Genau. Meine App der Woche ist Stupid Zombies. Wir hatten es ja vorhin schon gehabt. Deswegen auch die Pixel-Grafik. Ja, genau. Es erinnert mich irgendwie am Zombie-Jagen in dem Spiel Minecraft, wenn dir das überhaupt irgendwas sagt. Ja. Aber bestimmt. Minecraft. Ich gehöre nämlich jetzt zur Minecraft-Community. Ich habe mir die Pro-Version gekauft. Aha. Und es macht richtig Spaß. Aber gut, ist ein anderes Thema, gehört hier nicht unbedingt hin. Her, abgesehen davon, dass eine Android-Version kommt. Ich wollte es gerade sagen, ich fange an zu spielen, wenn die Android-Version da ist. Dann spiele ich halt immer weiter. Also es ist, also nur für die Leute, die es nicht wissen, Minecraft ist ein Sandbox-Game in 8-Bit-Grafik. Nicht wirklich 8-Bit-Grafik, es ist eigentlich 3D mit einer, ja, wie kann man das eigentlich nennen? Eine große Welt mit hoher Auflösung, aber 8-Bit-Klötzchen. Ja, das ist schön. Und ja, das Schöne daran, die Welt ist unendlich. Ja, sie ist so groß, wie die Festplatte voll ist, wenn man theoretisch möchte. Und kann sich da frei bewegen und alles tun und bauen und machen. Und okay. Naja, guckt euch selber mal an unter minecraft.net. Okay. Also mein, wie Mine, nicht meint. Habe ich nämlich auch mal am Anfang falsch gedacht. Aber Stupid Zombies, genau. Genau. Zombies einfach abballern, wie soll ich sagen, wie Angry Birds so ähnlich ist das Spiel. Also man hat eine Position, muss von dieser Position aus mit seiner Knarre durch so viele Zombies wie möglich abballern und muss halt das Feld leer kriegen. Und da gehört auch ein bisschen Physik dazu. Also man muss genau gucken, wie prallt die Kugel wo ab. Aha. Und manche prallen dreimal ab, manche mehrmals. Dann gibt es noch, so einen Granatwerfer, gibt's auch noch. Und ich kann sagen, das ist vollgepackt mit über 400 Levels. Och. Hier, schon richtig gehört. Und wenn man einmal anfängt, damit zu spielen, ich habe abends einfach mal so, komm, spiel's mal an. Und irgendwann meinte meine Frau so, geh mal jetzt ins Bett. Und ich so, wie, habe ich jetzt hier 3 Stunden gespielt? Jawohl, ich habe 3 Stunden am Stück gespielt. Boah. Also es macht wahnsinnig süchtig, ist super toll, sehr gute Qualität, also like Angry Birds. Hm. Manche schreiben zwar, es wäre nicht so toll wie Angry Birds, klar, es ist anders, aber es hat ähnlichen Charme, also spiel's einfach mal. Charme. Ja, charmante Zombies. Oh, ja, die Geräusche sind auch geil. Jedes Mal, wenn der Level beginnt, hört man dann so ein Sammelsurium von Das ist klasse. Ich muss es mal angucken. Ja, ich hab den Kauf-Da-Navigator. Ja, du hattest mal was drüber gesagt. Ich habe mal geguckt, aber wir hatten das gar nicht als App der Woche. Ich habe es gerade letztens wieder gebraucht. Deswegen kam mir das in den Sinn. Der Kauf-Da-Navigator, der lokalisiert einen, wo man ist. Und da kann man von der Nähe von Geschäften die Prospekte direkt auf dem Handy anschauen. Übrigens, wenn man da nicht jetzt ausgerechnet aus der Nähe sehen will, man kann dann natürlich auch umschalten, dass man, egal wo die Geschäfte sind, diese anschauen kann. Ja. Und das sind Scans von den aktuellen, und die sind tatsächlich aktuell, Prospekten, so dass man wirklich da reingucken kann und dem Papiermüll da doch entgegenwirken kann. Sehr schön gemacht. Und kann man schön zoomen und alles. Und wie gesagt, erstaunlich aktuell, hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Und macht, ist ein riesengroßes Hilfsmittel, wenn man da mal schnell einen Preisvergleich machen will oder gerade nach was guckt oder eben Angebote von einem Geschäft, in dem man jetzt gerade ist, ja, sehen will. Das heißt, man ist zum Beispiel irgendwo unterwegs, ja, geht jetzt in ein Geschäft rein, dann denkt man, ups, was sind jetzt die Angebote? Gut, wie immer, ne, das aktuelle Prospekt liegt dort nicht aus. Ja. Also zack, geht man hin, kauft da einen Navigator, der lokalisiert einem und dann sieht man das Geschäft normalerweise dann schon ganz weit oben, drückt drauf und dann kann man sich das Prospekt angucken. Sehr schön, mehr gibt's dazu nicht zu sagen, ist eine geile Sache. Dinge noch, ja. 3 Dinge gibt's zu sagen. Genau. Also 2 große Multimedia-Firmen haben da irgendwie was gemacht, dass die das nicht mehr nutzen dürfen. Also da tauchen die Prospekte nicht mehr auf. Mhm. Ich möchte jetzt keine direkten Namen nennen, also leider gibt es da ein bisschen Einschränkungen. Und was man noch dazu sagen muss, es gibt eine Suchfunktion. Über die Suchfunktion kann man zumindest mal grob drüber blättern lassen. funktioniert nicht, leider nicht bei jedem Prospekt, aber bei den meisten. Ich habe es letztens zum Beispiel Xbox eingegeben, da hat er mir tatsächlich gesagt, in dem und dem Prospekt ist was drin. Okay. Und hat auch die Seite direkt aufgeblättert, die entsprechende. Sehr schön. Also das sollte man noch dazu sagen, ich benutze die Software inzwischen auch rege. Okay. Also wenn man irgendwo ist und bei einer großen Firma irgendwie und da ist auf einmal kein Prospekt zu sehen, dann ist es schon skurril. Da muss man sich das nochmal überlegen, ne, ob man es nicht woanders kauft. Ne? Mhm. Ja, das war's dann wieder für heute. Also, ich will was sagen. Du willst was sagen. Schnell. Ja. Da war schnell. Wir haben doch keine Zeit. Sich auch ein HTC hat er hier gepostet bei mir. Er will auch ein Sensation haben. Ah, okay. Was schneller ist. Okay, das war's. Ihr könnt uns erreichen über Twitter @AndroidCast, Facebook Uncast Page und E-Mail uncast@thenetcast.com. Und jetzt werde ich den Rest vom Muttertag noch in der Sonne verbringen. Nein, in der Sonne verbringen. Und wird das jetzt gut gehen lassen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss, viel Spaß noch in der Sonne.